Von Narvik und dem hohen Norden abgesehen, war der Norwegen-Feldzug trotz teilweise sehr hoher örtlicher Verluste relativ rasch beendet. Als es dann im Westen losging, war ich für die Division sehr oft auf Dienstreisen, bis nach Oslo hoch. Dort bekam ich dann vom Kommandeur das EK und wurde zum Feldwebel befördert. Und als Paris fiel, war Norwegen weitgehend in deutscher Hand. Und es gab sogar einen norwegischen Faschisten namens Quisling. Aber in den Lokalen saß man trotzdem nicht mit Deutschen an einem Tisch.